Mein Herz ist so schwer und es wird nicht mehr froh. Ich frag mich oft, wie mag es dir gerade heute wohl gehen? Wo bist du, mein Liebster, und denkst du an mich? Ein Herz, das dir gut ist, das wartet auf dich. Glaubt es und hofft, das Leben wird bald wie eins so schön. Ich liebe vor dir noch keinen, auch nach dir wird keiner mehr sein. Ach, manchmal könnte ich weinen, grad du lässt mich so allein. Wo bist du, mein Liebster, ich sehne mich so. Mein Herz ist so schwer und wird nie wieder froh. Liebster, doch ich warte so gern auf dich.